Lektion 7. Aufgabe 4. Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 1 bis 10 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Selbstständig lernen können ist eine grundlegende Anforderung an Studierende. Im Unterschied zum schulischen Lernen, bei dem die Lernaktivitäten in hohem Maße von den Lehrenden vorgegeben werden, fordert das Studium wesentlich mehr Eigeninitiative beim Erarbeiten von Lerninhalten. Das heißt nun nicht, dass Studierende beim Lernen völlig auf sich allein gestellt sein müssen. Im Gegenteil. Dozentinnen und Dozenten können Studierende unterstützend begleiten, insbesondere zu Beginn eines Studiums, also beim Übergang von genau strukturierten Lernaktivitäten zum selbstständigen Lernen. Wie eine solche Unterstützung konkret aussehen kann, darüber hat sich unsere heutige Vortragende, Frau Mariam Wallner, Gedanken gemacht. Frau Wallner beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Hochschuldidaktik. Begleitetes Selbststudium lautet das Thema ihres Vortrags, mit dem sie in den anschließenden Workshop einführen möchte. Sie wird uns nun einige Vorstellungen davon geben, was Studierende in dieser Hinsicht an der Hochschule erwarten dürfen und was Lehrbeauftragte leisten können. Begrüßen Sie mit mir Frau Mariam Wallner. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wie bereits von Ihnen, lieber Herr Birol, erwähnt, ist die Fähigkeit zu selbstständigem Lernen die Voraussetzung für ein Hochschulstudium. Selbstständiges Lernen oder auch Selbststudium, das sind Begriffe, die seit geraumer Zeit nicht nur an Hochschulen gerne verwendet werden. Auch in der allgemeinen Bildungsdiskussion, in der Berufsausbildung und der Erwachsenenbildung tauchen sie auf. Im Rahmen von lebenslangem Lernen wird die Eigenverantwortung beim Aneignen von Wissen zunehmend in den Vordergrund gestellt. Nun, was aber meint der Begriff Selbststudium in Zusammenhang mit der Hochschule? Um das zu veranschaulichen, greife ich gerne auf die drei Typen des Selbststudiums zurück, die Norbert Landwehr und Elisabeth Müller in ihrer Publikation definiert haben. Übrigens habe ich mir für meinen Vortrag hier auch den Titel Ihres Werkes »Begleitetes Selbststudium« ausgeborgt. Ich möchte also nun den Begriff Selbststudium näher erläutern. An erster Stelle ist hier das freie Selbststudium zu nennen. Im Rahmen der Hochschule verweist dieser Begriff auf völlig freies Lernen. Die Themen, auf die sich freies Lernen bezieht, sind weder in der Studienordnung vorgesehen, noch werden sie geprüft. Mit anderen Worten, Studierende setzen sich vollkommen freiwillig mit Themen auseinander, die sie, aus welchen Gründen auch immer, besonders interessieren. Der zweite Typ wird mit dem Begriff individuelles Selbststudium umschrieben. Auch bei dieser Art des Selbststudiums erarbeiten sich die Studierenden die Lerninhalte in Eigenverantwortung. Im Unterschied zum ersten Typ sind die Themen und Inhalte allerdings in den Lehrveranstaltungen vorgegeben. Unter anderem geht es darum, zu einem besseren Verständnis der Lerninhalte zu gelangen und diese Inhalte dann auch zu verinnerlichen. Der Begriff individuell ist übrigens hier nicht ganz wörtlich zu nehmen. Zumindest darf man ihn nicht dahingehend interpretieren, dass diese Aufarbeitung nur von Einzelpersonen ohne Kontakt zu Kommilitoninnen und Kommilitonen erfolgt. Sie kann nämlich auch in Lerngruppen stattfinden, die von den Studierenden selbst organisiert werden. Schließlich unterscheiden Landwehr und Müller einen dritten Typ, den sie begleitetes Selbststudium nennen. Für diese Art des Selbststudiums lassen sich einige wesentliche Merkmale angeben. Solche Lernaktivitäten werden von Lehrbeauftragten veranlasst. Während der Umsetzung werden sie von ihnen beraten. Damit bin ich nun bei meinem eigentlichen Thema, dem begleiteten Selbststudium. Wir wissen alle, wie wichtig das Reproduzieren und Wiederholen von Lerninhalten bei der Wissensaneignung ist. Im Hinblick auf eine spätere berufliche Tätigkeit und auf wissenschaftliches Denken und Handeln braucht es aber mehr. Denn an der Hochschule sollten Studierende lernen, sich autonom Wissen anzueignen und, im besten Fall, einmal selbst neues Wissen zu produzieren. Damit dies gelingen kann, muss eigenverantwortliches Lernen früh geschult werden. Diese Schulung gehört zu den Aufgaben der Lehrenden. Bei einer solchen Anleitung zum Selbstlernen gilt es, einige wichtige Aspekte zu beachten. Grundvoraussetzung ist selbstverständlich, dass in den Lehrveranstaltungen das Basiswissen vermittelt wird, mit dem die Studierenden an die selbstständigen Lernaktivitäten herangehen können. Diese grundlegenden Kenntnisse sollen sie dazu befähigen, in der Folge konkrete Arbeitsaufträge zu erledigen. Dabei obliegt es den Lehrbeauftragten einzuschätzen, welche Themen die Studierenden tatsächlich in Eigenverantwortung erarbeiten können. Denn Studierende sollen zwar gefordert, nicht aber überfordert werden. Wie sollten Aufgaben im Sinne eines begleiteten Selbststudiums also beschaffen sein? Arbeitsaufträge sollten vor allem ganz präzise formulierte Fragestellungen enthalten. Diese dürfen durchaus vielschichtig sein. Wichtig ist, dass die konkrete Aufgabenstellung klar ersichtlich ist. Besonders anregend ist es für Studierende, wenn Arbeitsaufträge einen Bezug zu einer möglichen späteren Tätigkeit haben. Motivierend ist es auch, wenn sich Anknüpfungspunkte an konkrete Erfahrungen der Studierenden ergeben. Zusätzlich kann man den Studierenden auch mehrere Wege eröffnen. Wenn nicht nur eine, sondern mehrere Fragestellungen zur Auswahl angeboten werden, können die Studierenden sich eher nach ihren jeweiligen Interessensgebieten richten. Dies wiederum steigert die Motivation zur selbstständigen Auseinandersetzung mit dem Thema. Die überlegte Formulierung von Arbeitsaufträgen ist also ein Aspekt, den Lehrende in Zusammenhang mit begleitetem Selbststudium beachten sollten. Ein weiterer außerordentlich wichtiger Punkt ist die verantwortungsvolle Begleitung der Studierenden. Denn so unerlässlich autonomes Lernen auch ist, es birgt auch einige Gefahren. Wie kann man Defiziten und Fehlern entgegenwirken? Studierende selbst überblicken ein Gebiet nicht in dem Maße, wie es die Lehrenden tun, und sind somit nicht in der Lage, selbst Defizite in ihrem Grundwissen zu erkennen. Auch werden sie kaum fähig sein, methodische Fehler zu realisieren. Daraus ergibt sich die Forderung an Dozentinnen und Dozenten, immer wieder Zwischenergebnisse verlangen und den Studierenden nach der Prüfung ein ausführliches Feedback geben. Aus Sicht der Studierenden bedeutet das, dass sie sich mit möglichen Problemen an die Lehrenden wenden und dort angemessene Aufmerksamkeit für ihre Anliegen erwarten dürfen. Wie Sie sehen können, geht es hier in hohem Maße um Vertrauen. Einerseits Vertrauen seitens der Lehrenden, dass die Studierenden in der Lage sind, sich selbstständig und gewinnbringend mit Lerninhalten auseinanderzusetzen. Andererseits seitens der Studierenden Vertrauen darauf, dass sie offen Schwierigkeiten ansprechen können, ohne eine abwertende Beurteilung befürchten zu müssen. Das Feedback soll den Studierenden vielmehr die Möglichkeit geben, einen möglichen Bedarf an Weiterentwicklung aufzuzeigen. Ein solcher Bedarf kann durchaus auch außerhalb des Fachwissens und der Methodik liegen, zum Beispiel bei der Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten oder beim Organisieren von Arbeitsabläufen. Zum Schluss möchte ich noch das Thema Bewertung ansprechen. Hier ist auf jeden Fall Transparenz gefordert. Mit anderen Worten, die Ergebnisse von Arbeitsaufträgen müssen nach eindeutigen, nachvollziehbaren Kriterien beurteilt werden. Sehr hilfreich kann es hier sein, die Studierenden zunächst nach der eigenen Einschätzung ihrer Arbeit zu fragen. Nach meiner Erfahrung trägt das viel dazu bei, dass die jungen Menschen lernen, ihre eigenen Fähigkeiten und möglichen Defizite richtig einzuschätzen. Hier kann man auch Rückmeldungen aus den vorhin erwähnten Lerngruppen einfließen lassen. Auf jeden Fall sollte die Bewertung von Arbeitsaufträgen keinen Endpunkt darstellen, sondern eine Ausgangsbasis für die nächsten Phasen im Lern- und Entwicklungsprozess. Denn das ist das angestrebte Ziel des begleiteten Selbststudiums: fortgeschrittene Lernprozesse anzustoßen. Diese sollen zur selbstständigen Beschäftigung mit Wissen und letztendlich zum Erschaffen von eigenen tragfähigen Erkenntnissen befähigen. So viel zur Einführung. In unserem Workshop werden wir uns anhand von konkreten Beispielen mit verschiedenen Aufgabenmodellen beschäftigen. Dabei werden wir gemeinsam erarbeiten, ob und in welchem Ausmaß sie für ein begleitetes Selbststudium geeignet sind. Vielen Dank. Vor dem Saal haben wir Erfrischungsgetränke bereitgestellt. Der Workshop beginnt dann hier in circa einer halben Stunde.